Städte sind ein progressives Versprechen. Junge Menschen ziehen verstärkt vom Land in die Stadt, zur Ausbildung, zum Studium oder einfach nur, weil sie es in ihrem Dorf nicht mehr aushalten. Sie wählen überproportional häufig progressive Parteien wie die Grünen und deutlich seltener als der Bundesdurchschnitt die AfD. Akademiker und Journalisten, bei denen Neugier zum Berufsprofil gehört, wohnen ebenfalls vermehrt in den Metropolen. Neue ästhetische Trends entstehen in den Städten. Die Kleidung ist dort häufiger als auf dem Land experimentell und unisex. In Städten kommen die Kulturen zusammen. So haben beispielsweise 43% der Münchner einen Migrationshintergrund. In der Stadt wird ethnische Vielfalt zur Normalität und die internationale Küche zum Standard. Wer schwul, lesbisch oder trans ist, kann Gleichgesinnte finden und in der Anonymität mehr Akzeptanz erwarten. Wer sich ausprobieren oder neu erfinden will, ist in der Stadt am besten aufgehoben. Je größer die Metropole, desto weniger sind soziale Rollen durch das Umfeld vorgegeben. In den Städten gibt es mehr Museen und Theater als auf dem Land. Ein Interesse für zeitgenössische Kunst ist einer der stärksten Indikatoren für Offenheit. Progressive Unternehmen in der Medien-, Digital- und Lifestyle-Branche residieren vornehmlich in Städten. Sie werben für sich mit Flexibilität und Kreativität, die sie gleichzeitig von ihren Mitarbeitern erwarten. Beide Fähigkeiten hängen stark von einem hohen Wert beim Merkmal Offenheit ab. Städte ziehen aber nicht nur die Offenen an, sondern erziehen umgekehrt auch ihre Einwohner zur Offenheit. Wer täglich mit einer Vielfalt an Dialekten, Akzenten, Sprachen, Ethnien, Modestilen und nicht-binären Gender-Identitäten konfrontiert ist, muss zwangsläufig lernen, damit umzugehen.